Was tut mein Name zur Sache? Ich könnte mich Gott nennen oder... naja, Großmeister oder Mauerkelle. Aber was habe ich mit einer Mauerkelle gemeint? Außer vielleicht, dass ich auch mauern kann und Ritzen verputzen, Ritzen schließen. Ganz glatt, dass man mit dem Finger darüber fahren kann und den Übergang zwischen Stein und Stein nicht merkt. Ich könnte genau sagen, diese 18 Buchstaben sind mein Name. In dieser Reihenfolge ausgesprochen, da drehe ich mich auf der Straße um. Aber was soll ich diese Hilfe geben? Man wird mich eh auf keiner Straße hier mehr finden. Obwohl ich auf dem Weg bin. Auf dem Weg, unterwegs. Mancher würde vielleicht sagen, es sehe so aus, als würde ich etwas suchen. Nach etwas suchen, das ich irgendwo hab liegen lassen. Manchmal so mit der Nase auf dem Boden. Schnüffelnd. Könnte man denken, wenn man mich sehen könnte. So bin ich hier. Hab schon etwas Verwirrung gestiftet und weiß nicht, ob ich sagen soll, was ist, oder einfach ein Geheimnis daraus machen. Und ich frage mich, was mir mehr Spaß macht. Zuzusehen, wie alle im Dunkeln tappen und sich fragen, welche Stimme sie da eigentlich aufgefangen haben, mit ihrem kleinen Radiophon. Oder einfach alles auszuplaudern, was für eure Ohren sowieso noch nicht bestimmt ist. Und mich an eurem Erschrecken und dem Unverständnis stärken. Mich damit aufzutanken und ein bisschen aufzublähen. Stellt euch mich als einen jungen Mann vor. Ganz aufgeplustert. Den Bauch eingezogen und die Brust stolz herausgestellt. Den Kopf erhoben. Ganz wie es in Deutschland wieder jeder junge Mann tun kann. Stolz zu zeigen und kampfbereit zu machen. Solange er nur sein Hirn für diese Zeit ebenfalls abstellt. Ich könnte sagen, mein Name ist Hitler, aber ihr könntet nachrechnen, dass das keine 18 Buchstaben sind. Und manche von euch würden mir dann erst recht zuhören. Und darum stellt euch mich vor als den nackten jungen Mann, den ihr begehrenswert findet. Von dessen delikater Stelle ihr die Augen nicht lassen könntet. In dessen Armen ihr gerne liegen wollt. Dessen Regenbogenaura ihr gerne in euch eindringen lassen wollt. In dessen raue, aber sanfte Hände ihr... ja. Das waren einmal meine Fantasien. Sie müssen es gewesen sein, als ich so ein junger Mann war und begehrenswert sein wollte und fleischlich, so ganz und gar fleischlich. Und vielleicht waren es meine Fantasien, als ich das Mädchen war, das sich nach diesem Jungen sehnte. Nach der Männlichkeit, den rauen, aber sanften Händen und einer Stimme ganz wie meine, die... ja... ich weiß, dass ich, wer immer ich war, immer Wert auf meine Stimme legte. Sprechen wollte ich können. Eine Stimme haben, der die Menschen lauschen beim Flüstern, beim Singen, beim Reden halten, beim Schreien im Feuer auf dem Scheiterhaufen. Hört ihr mich? Hört mir zu. Dies ist meine Stimme, mit der ich zu euch spreche. Hört ihren Klang. Hört auf das Timbre. Schneidet euch an meiner Stimme, verletzt euch daran. Spürt meine Stimme als einen Stromschlag in euren Ohren. Hört auf zu überlegen. Hört nur zu. In dieser Ecke des Raumes singe ich. In dieser Ecke des Raumes raunze ich etwas. Hier halte ich eine Rede. Hier bin ich mitten unter euch. Hier bin ich bald mitten in euch. Indem ihr mich sprechen lasst und mir zuhört, bin ich schon in euch. Kommen meine Worte in euch. Durch die Ohren ins Gehirn. Und da bleiben sie kurz kleben, bevor ihr sie vergesst. Bevor ihr euch entscheidet, dass ihr nicht mehr länger zuhören wollt, weil euch das alles zu dumm ist und ihr noch immer nicht wisst, wer ich bin und warum ich mit euch spreche und was ich euch sage. Und ich hör's euch denken, wovon ist hier eigentlich die Rede? Jede Menge Skeptiker da draußen. jede Menge Zufällige, jede Menge liebenswerte Menschen, ohne den geringsten Sinn für Humor. Ihr armen Bürger, ihr habt ja gar keine Ahnung, was sich abspielt. Ihr merkt ja gar nicht, welcher Wind euch um die Nase weht. Ihr Ahnungslosen, ihr Bedauernswerten. Und ich soll euch jetzt zu Wissenden machen, nur weil ich es hinter mir habe, weil ich durch die Tür gegangen bin, durch die jeder von euch gehen muss, alleine gehen muss, ganz ohne Hilfe. Ihr seid so armselig, wollt unbedingt alles wissen und haltet euch die Augen zu, blinzelt wie die Kinder durch die Finger, armselig. Ich kannte einmal ein Mädchen, das mit verbrannten Händen in der Erde grub. Es war nicht erschrocken von mir, als ich an es herantrat und es fragte, wonach es suche. Nach einem Ton, sagte das Mädchen. Nach einem Ton, der so ist, wie ich mich fühle. So voller Schmerz, so voller Hass, so voller Verzweiflung. Ich weiß von vielen Begegnungen mit Komponisten aller Zeitalter, dass sie alle auf der Suche nach diesem Ton waren, nicht alle öffentlich, nein, vielmehr heimlich. Die einen suchten ihn im Schönklang. Manche dachten, der Ton wäre still. Manche machten einen Höllenkrach. Und ich weiß von einem, der diesen Ton als Totenstille bezeichnete. Und ich schloss die Augen. Und ich lauschte der Stille. Ich fühlte den Schmerz des Mädchens mit den verbrannten Händen. Und ich öffnete meinen Mund und sang. Und das Mädchen hörte auf zu suchen. Schauspieler vor dem Mikrofon. Ihr glaubt, ich würde mich nicht trauen, so laut zu brüllen, dass dieses Mikrofon, das so fest in eurer Vorstellung verankert ist, zerspringen könnte. Es wäre euch nicht recht, wenn man diese Rede aufgeschrieben oder genauso, wenn man sie nicht aufgeschrieben hätte. Wenn ich meine Stimme verstelle, dann wisst ihr genau, dass ich euch etwas vormachen will. Aber ihr wisst nicht, was ihr von mir zu halten habt, weil ihr nicht wisst, wer ich bin. Und weil ihr Angst habt, mir auf den Leim zu gehen, an meinem Fliegenband zu hängen und jämmerlich zur Schau gestellt zu sein, als die Dummköpfe, die mir auf den Leim gegangen sind. Ja, da müsst ihr eben zappeln oder abschalten. Aber wenn ihr abschaltet, wird meine Stimme euch verfolgen. Und es wird noch ein bisschen was von dem eurem Gedächtnis kleben, was ich gesagt habe. Und ihr werdet ein schlechtes Gewissen haben und denken, ich habe zu viel abgeschaltet, ich habe zu früh abgeschaltet, verdammt. Wenn ihr wieder anschaltet, werdet ihr auf immer das Gefühl haben, den einen wesentlichen Satz verpasst zu haben. Vielleicht habe ich diesen Satz schon gesagt, vielleicht auch nicht. Vielleicht werde ich diesen Satz gar nicht sagen. Vielleicht will ich euch diesen einen Satz gar nicht sagen. Vielleicht Vielleicht ist es ja auch nicht einmal ein ganzer Satz. Vielleicht ist es nur ein Wort. Nicht einmal ein Wort, ein Buchstabe. Vielleicht auch nur ein Laut. Vielleicht steckt die Antwort in meinem Atem. Vielleicht steckt das Wesen aller Dinge wie meine Nase im Gesicht und ihr könnt's gar nicht sehen. Vielleicht solltet ihr lieber ins Kino gehen oder Fernsehen oder euch vollfressen oder euch besaufen oder eine Anzeige gegen mich stellen. Oder vielleicht solltet ihr euch einfach hinlegen und einen feuchten Traum haben oder euch aufhängen oder Telefonterror machen oder... Ich bin der Widerspruch und das Chaos. Das hört sich gut an, das hört sich bedeutend an. Und wichtig, das hebt mich von euch ab. Das macht mich besonders, Bürger. Was, wenn dies gar keiner hört? Was, wenn jetzt gerade kein einziges Radio eingeschaltet ist? Niemand dies hört. Oder vielleicht nur ein Mensch und der hört nicht hin. Plötzlich alle Menschen hier mit etwas anderem beschäftigt. Keiner könnte die Warnung hören. Oder die Botschaft. Oder die Wahnideen eines Entlaufenen. Dabei wäre es Gesprächsstoff. Dabei wäre es ein Abenteuer. Oder es wäre so, dass es viele hören. Sehr viele. Alle möglichen Leute. Bürger. Und niemand gibt es zu, niemand spricht darüber, weil alle sich schämen zuzugeben, ihre Zeit damit verschwendet zu haben, einem Irren zuzuhören. Es war einmal der Weltraum. Es war einmal eine Spirale von Staub um mich. Es war ein Gestirn hier und Feuer um mich. Und auf Asche bin ich gekommen und Asche habe ich zurückgelassen. Keine weitere Spur. Eine Illusion verwandelt sich und täuscht sich selbst. Hier wird es golden und hier silbern. Und alles dreht sich umeinander. Man sagt, wofür man keinen Namen hat, das gibt es nicht. Aber es gibt so viele Dinge, die keine Namen haben und die es doch gibt. So viele Dinge, die nicht für Namen gemacht sind. So viele Dinge, die zum Wegschauen da sind, Dinge zum Vergessen. Wir trampelten Menschen zu Tode. Wir zerstückelten ihre Leiber, wir waren Menschen und wir taten, was Menschen tun. Wir hielten die Grausamkeit am Leben, sorgten dafür, dass niemand seinen Trieb vergisst. Und nur so konnte der Friede leben, indem er sich vom Grauen absetzt. Wir taten unaussprechliche Dinge. Wir ließen Asche hinter uns und zerstörte Menschen. Manche nur im Kopf getroffen, verrückt geworden, manche zerteilt und... Und wir trennten uns und wurden eins, gingen allein. Ich ging allein. Ich kam hierher allein. Ich bin allein. Ich strecke meine Arme oder meine Schwingen oder meine Tentakeln auf. Und ich schaue in den Himmel. Ich fresse die Luft, die mich so erstickt und grau macht vor meiner Zeit. Und ich sende Liebe aus. Meinetwegen als Ätherwellen. Hört nur zu. Mit Tinte schreibe ich mit den Händen auf die Hände. Ich lege mein Leben beiseite, lasse es eine Weile für sich allein, entschlüpfe ihm, wie abgetragener Unterwäsche. Unterwäsche muss gewechselt werden, muss aus meiner Haut, ziehe mich aus. Nur eine nackte Mannstimme, hier und jetzt, hier und da. Jetzt bin ich bei dir, Bürger, ganz nah an deinem Ohr. Du spürst den leichten Windhauch auf deiner Haut, meinen Atem an deinem Ohr, als wenn Gardinen sich bewegen obwohl das Fenster geschlossen ist. Es zieht ein Frostzirkus durch die Stadt. Mit Eisatem singe ich euch an. Lege meine Ableger in eure Köpfe. Ihr seid der Nährboden. In euch werden Ideen wachsen wie Sprösslinge. Und ihr werdet euch wundern, woher diese Ideen kommen. Ihr werdet euch fragen, wie ihr auf solche Gedanken kommt. Ihr werdet verwirrt sein und euch fragen, wie kann ich so etwas denken? Und ihr werdet euch für das schämen. Und ihr werdet es für euch behalten, weil die anderen solche Ideen für verrückt halten würden. Und dann werdet ihr einsam, so einsam, bloßgestellt. Kommt, meine Schäfchen, stellt eure Ohren auf, lasst euch zur Schlachtbank führen. Lasst euch beeinflussen, lasst euch manipulieren. Ihr braucht nicht mehr zuzuhören, ihr müsst euch nur öffnen, in der Hoffnung, auf die Wahrheit zu stoßen oder den Albtraum kennenzulernen. Öffnet euch für mich, überlegt nicht mehr lange, wer ich bin. Schneid auf mich, Bürger. Seid der Schnee, der mir Form gibt, seid mein Schlachtvieh. Seid mein Alkohol, der mich berauscht, mein Schnee. Ich bin euch der Schneemann. Bleibt an mir, bis die Sonne wieder scheint. Dann herab von mir. Seid ihr wieder ihr selbst. Und habt mehr Ideen im Kopf als je zuvor. Mehr Licht im Kopf als je zuvor. Und ich bin nur die nackte Mannstimme aus der Erinnerung von irgendwann. Irgendwo lange her. Komm. Macht auf. Ich klopfe an. Macht auf. Macht auf. Ich will in euch. Zusammenkunft. Ihr und ich. Wir. Eurer Verstandesgrenze geschmuggelt vom Teufel. Lächelnd, durchtrieben, ernährt, verschwendet, betrunken, gedemütigt, entmenschlich, vertrieben, verschmiert, besudelt, drückt. In die Schlange, in das Wasser. Wir gehen in den Ozean. Wir sind eine Luftblase. Wir steigen auf. Wir versprühen uns in die Luft. Wir steigen auf. Wir gehen in die Wolke. Wir gehen zu den Sternen. Wir blicken herab, an uns herab und sehen Fleisch, sehen Luft, sehen Blut, sehen Licht. Sehen Licht. Der Ozean ist tot. Die Luft steht still. Die Schnecke zerplatzt ohne Laut, ohne Gewissen. Ich ist wir. Du ist ich. Ich ist wir. Dies ist Pornografie. Dies ist Defloration. Ich bin in eurem Gehirn. Unbenutzt sind, an die ihr nicht herankommt. Euer Schneckenhaus. Väter Kompli, Bürger. Ich bin nicht mehr länger eine Stimme im Radio. Ich bin eine Stimme in eurem Kopf. Jetzt lasst uns zu deinem Herzen gehen, Bürger. Als wäre es der Himmel gewesen. Oder als hätten Hochzeitsglocken geläutet oder Totenglocken. hat eine Explosion gegeben, die du auf der Haut gespürt hast, Bürger. Wie einen Elektroschock. Dir ist für einen Augenblick alles außer Kontrolle geraten. Du hast Speichel und Urin verspritzt, deine Wangen haben sich gebläht und dein Körper war gefangen in einem Krampf. Nur für einen Augenblick. Es wäre glaubhaft, wenn du sagst, in dem Moment hättest du Sterne gesehen. Du bist Sterne gewesen. Und du fällst in den Ozean, das tote Wasser. Die Fruchtblase, den Bierbauch, bist geboren. Du schäumst über, wirst eine Welle, ein Brecher, ein Maul. Du trinkst den Ozean. Du brichst die Küste ab wie ein Stück Brot, Bürger. Du wirfst deinen Schatten auf Städte. Man wird zu dir emporsehen. Du bist plötzlich groß, Bürger. Du bist Goliath, Bürger. Du bist König, Bürger. Ich werde wieder Frau, wieder Mutter, defloriert und desorientiert. Ein Stern ist bei mir. Du würdest sagen, ein Engel. Einer, der durch viele Tode gegangen ist. Es ist, als würden Hochzeitsglocken läuten oder Totenglocken. Als würde meinem Mund ein unaussprechlicher Ton entweichen. Und ich schaue mich um. Ich frage mich, ob du mir gefolgt bist, Bürger. Ich frage mich, ob dein Herz mit mir gekommen ist oder ob ich es habe angeln müssen. Einen Haken danach auswerfen, es bluten lassen. Herz, lass dich in die Hand nehmen. Lass dich ansehen. Lass die Wärme fühlen, dein kräftiges Pumpen. Aber ich lasse das Herz fallen und etwas befiehlt mir, es zu zertreten. Du bist es, Bürger. Nicht, dass eure Köpfe nicht funktionieren. Es liegt an den Herzen. Ihr lasst sie nichts tun, als zu pumpen. Die Stille macht betrunken. Kein Herzschlag durchbricht die Stille. Euer Abenteuer beginnt, wenn euer Herz nicht mehr schlägt. Habt nur keine Angst vor der Stille. Habt keine Angst vor der Dunkelheit. Es gibt da keine Gefahr. Es ist, als würden Hochzeitsglocken läuten oder Totenglocken. Es ist, als ob... Nun ja, Bürger. Ich bin jetzt bei dir. Ich werde dich nicht lenken. Ich helfe dir träumen. Ich ist wir. Du ist ich. Ich ist wir. Lieber kleiner Mensch. Liebes Kind. Lass uns zum ersten Mal miteinander träumen. Wir erwachen mit einem Freudenschrei. Selbst wenn jeder, der den Schrei hört, sich ängstigen wird, an Höllenbrut denkt und seine Fenster verschließt und sich seiner Bibel erinnert, wir sind. Wir sind auf dem Weg.